Lektion 1, Text 2. Sind Sie Herr Meier? Herr Hans Meier aus Hamburg, bitte zum Lufthansa-Schalter. Ich wiederhole, Herr Hans Meier, bitte zum Lufthansa-Schalter. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meier, guten Tag. Mein Name ist Meier, ich soll... Oh ja, Herr Meier, Herr Hans Meier aus Hamburg. Aus Hamburg? Nee, ich bin aus Berlin. Heinz Meier ist mein Name. Entschuldigung, ich bin Hans Meier. Sie haben mich ausrufen lassen? Na sowas. Sie sind Herr Hans Meier. Herr Hans Meier aus Hamburg? Ja, was ist denn los? Und Sie? Sie heißen auch Hans Meier? Nein, nicht Hans, Heinz. Heinz Meier aus Berlin und Meier mit EI. Oh, das tut mir leid, das ist eine Verwechslung. Ich suche einen Herrn Hans Meier, Meier mit AI aus Hamburg. Ja, das bin ich, Hans Meier aus Hamburg mit AI. Was ist denn los?